Felix überflog erregt und entmutigt die wichtigsten Überschriften. Nicht ein einziger Hinweis auf das, was er suchte. Kein Wort über das Attentat auf den Staatspräsidenten und vor allem nichts über das Schicksal des mutmaßlichen Präsidentenmörders Felix Maldonado. Nichts. Nichts. Er sah mehrmals das Datum der Zeitung nach. Die Zeremonie im Palast hatte am 10. August stattgefunden. Die Zeitung trug das Datum vom 12. Reg dich nicht auf, das ist nicht gut für dich. Ich lese dir die Polizeiberichte vor, das ist immer das Interessanteste an der ganzen Zeitung. Sie quälte sich durch eine Vergewaltigung, einen Raubüberfall, einen Überfall auf die Filiale der Handelsbank und stieß dann auf ein besonders blutiges Verbrechen. Heute Morgen, ganz früh, war der Leichnam einer Frau mit durchschnittener Kehle in einem Motel in der Calle Genova gefunden worden. Die Ermordete hatte am Abend zuvor den Nachtportier gebeten, sie um 7 Uhr morgens zu wecken, da sie ein frühes Flugzeug nehmen müsste. Aufgrund dieser Bitte verschaffte sich der Nachtportier beunruhigt darüber, dass das Opfer nicht auf seine wiederholten Anrufe reagierte, mit dem Hauptschlüssel Einlass und fand auf dem Bett die unbekleidete Leiche –